Die Mitglieder der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum Tag der Sonne richteten am 24. April einen Brief an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Die Festveranstaltungen zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung waren ein großes nationalgeschichtliches und politisches Festival, das erneut den Willen der Bevölkerung des Vaterlandes dazu, die Sache des Staatsführers als der Sonne unveränderlich fortzusetzen und zu vollenden, sowie die unbesiegbare Militärkraft und wirtschaftliche Potenz der Republik demonstrierte. Die groß angelegte Militärparade und die Massendemonstration, die die Welt in Erstaunen setzten, gelten als ein historisches Ereignis, das den Imperialisten gezeigt hat, dass die Warnung des Hongun Korea keine leeren Worte ist und dass niemand in der Welt das starke Land von Baekdusan als seine würdevolle Atom- und Militärmacht besiegen kann. Dank der Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un wird die Geschichte der Sonne ewig bleiben und die originelle Bewegung der Japan-Koreaner, die von den großen Generalissimusen gebannt und geführt wurde, stets Sieg und Ruhm erringen. Das ist die feste Überzeugung, die sich die Japan-Koreaner während ihres Aufenthaltes in der Heimat tief in die Herzen eingeprägt haben.